Glauben Sie, dass er wahnsinnig ist? Die Antwort ist ja. Er ist mental krank. Was macht Sie so sicher? Sie müssen mental krank sein, um nur der Freude wegen zu morden. Gibt es für die Krankheit einen Namen? Schizophrenie. Vor einer großen Epidemie. Er ist der Virus. Wenn Sie ihn killen, finden Sie nie ein Gegenmittel.